Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe heute erstmal auf meinem Monitor hier ein weißes Fenster einfach aufgemacht. Einfach so ein Browser mit weißem Hintergrund, weil es ist draußen unglaublich dunkel. Ich weiß nicht, wo der Sommer hin ist, aber wenn ich dieses Fenster jetzt hier nicht auf hätte, dann wäre ich so dunkel. Und das habe ich gerade mal ein bisschen eingepasst, damit ihr mich einfach besser sehen könnt, weil ich denke, es macht hier schon Sinn. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Sommer hin ist. Wir haben hier heute 17, 18 Grad. Das ist an sich so okay, aber es ist ja, es ist einfach dunkel, ne? Kein bisschen blauer Himmel zu sehen. Ja, was soll's. So ist es jetzt gerade im Juli. Da müssen wir jetzt erstmal durch. Erstmal alles Gute an Flying Maxi. Du hast heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Lass dich feiern. Ich habe dir auch schon eine Antwort geschrieben. Vielleicht setzt du es ja um. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, weil wie gesagt, er hat geschrieben, dass er genauso am gleichen Tag Geburtstag hat wie meine Mutti. Die wird heute 60. Ich sehe sie heute nicht, weil ich habe heute volles Programm, aber am Wochenende fahre ich zu ihr hin und ja, so ist das. Ja, heute fahre ich auch nicht ins Gym. Ich wollte eigentlich ursprünglich heute Rücken machen, also heute wäre Rücken dran gewesen, aber gestern habe ich so intensiv Beine trainiert. Und Rücken, also ich könnte jetzt auch wieder Kreuzheben machen, da hätte ich mich auch richtig drauf gefreut, aber ich habe hinten den Beinbeuger so hart trainiert gestern, da ist richtig, also Muskelkater drin. Das kombiniert sich heute nicht so gut mit Rücken, also bin ich wieder ganz entspannt, habe einfach gesagt, okay, machst du heute Donnerstag einen spontanen Restday und dann geht es morgen einfach weiter mit Rücken. Völlig entspannt. Darf man sich nicht verrückt machen. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos, Alpha oder Beta? Das ist hier die Frage. Und das ist eine sehr interessante Frage, weil ich bin ja ein natürlicher Alpha zum Beispiel, der Blue-Pilled war, dementsprechend auch Fehler gemacht hat, Shit-Tests nicht bestanden hat und so weiter, wie ich das schon mal gesagt hatte. Ich habe auch ein Video gemacht, das hieß oder heißt, das ist ja noch online logischerweise, heißt die Dynamik der Anziehung. Da habe ich euch mal erzählt, wie ich meine jetzt Ex-Freundin, aber damals 2011, wo ich das erste Mal bei ihr zu Hause war, wie diese Dynamik der Anziehung funktioniert hat. Und gerade weil ich quasi sie nicht beeindrucken wollte, hat sie das umso mehr von mir beeindruckt. Und jetzt wollte ich das nochmal aufgreifen, weil nachdem das da ja so stattgefunden hat, dieses erste Treffen dort, habe ich sie ja danach quasi erstmal weiter gedatet. Also man kommt ja nicht gleich zusammen, obwohl damit quasi der Grundstein schon gelegt war, rückwirkend betrachtet. Aber es wird ja nochmal so ein bisschen gedatet, man holt sich ab oder ich habe sie abgeholt zum Essen und oder ins Kino oder einfach irgendwas mit ihr zu machen. So war das damals. Und ja, jetzt will ich euch kurz erzählen, also wenn ich mich mit ihr verabredet habe, also das waren von mir unbewusste Alpha-Mentalitäten, die ich einfach an den Tag gelegt habe. Und zwar, wenn ich mich mit ihr verabredet habe, zum Beispiel, ja, ich hole dich um 19 Uhr ab und wir fahren dann ins Kino, dann war ich zum Beispiel erst um 19:12 Uhr da. Sie stand schon draußen, dass ich sie abhole und ich war erst um 19:12 Uhr da. Und dann sagte sie zu mir, ja, du bist 12 Minuten zu spät. Ich sagte zu ihr, ja, dann ist das so, sage ich, was soll ich jetzt machen? Und dann hat sie gemerkt, dass ich einfach so locker, ja, dann ist das so, also dass mich das gar nicht interessiert hat. Und dann war das Thema für sie auch wieder vom Tisch. So. Und dann konnte man den Abend entspannt verbringen. Damit habe ich quasi ihren Shit-Test bestanden in dem Moment. Aber ich habe auch hohen Wert signalisiert, weil ich nicht um 5 vor 19 Uhr, also um 18:55 Uhr beispielsweise schon bei ihr vorm Haus stand und unten schon sehnsüchtig auf sie gewartet habe. Nein, sie stand schon vorm Haus und ich kam 12 Minuten zu spät. Und das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich das irgendwie getimed habe oder mit Absicht gemacht habe. Ich war mir, wie gesagt, über diese Dynamiken gar nicht bewusst. Ich habe mich einfach zu Hause fertig gemacht, habe mich geduscht, war entspannt, habe noch eine Zigarette geraucht, habe mir noch einen Kaffee gemacht, was immer ich so gemacht habe, habe mich gemütlich fertig gemacht und ich wusste ja, okay, ich komme jetzt hinten raus, ein bisschen zeitlich wird es ein bisschen eng, aber dabei habe ich mich nicht verrückt gemacht. So war ich halt. Ich habe mich nie von der Uhr verrückt machen lassen und auch von solchen Terminen halt nicht. Dementsprechend habe ich natürlich einen hohen Wert signalisiert, weil ich mich einfach nicht verrückt gemacht habe und authentisch zu spät kam. Nicht, weil ich das irgendwie beabsichtigt gemacht habe, sondern einfach authentisch. Und dann haben wir wieder uns verabredet, ein paar Tage später, und ich bin wieder hin und ich bin wieder 7 Minuten zu spät oder 10 Minuten zu spät. Da war sie schon wieder kiebig. Beim nächsten Mal bist du aber pünktlich. Naja, und dann habe ich so ein Ding eingeführt. Ich sage, wieso, sage ich, wenn ich dir sage, ich komme um 19, sage ich, steht doch um 19 Uhr, das ist doch eine 19 vorne, habe ich zu ihr gesagt. Und das habe ich jetzt auch im Freundeskreis etabliert. Das ist immer noch ein Running Gag bei uns. Also wenn wir uns zum Zocken abends verabreden oder so, sage ich mit meinem Kumpel, wann kommst du? Dann sagt er um 20. So, und das ist dieser Running Gag, den ich etabliert habe, weil 20 kann alles heißen, 20.37 Uhr, 20.17 Uhr, 20.55 Uhr und du bist trotzdem pünktlich, weil vorne auf der Uhr eine 20 steht. Und das habe ich dann damals meiner jetzt Ex-Freundin auch gesagt. Ich sage, wieso steht doch eine 19 vorne, also bin ich pünktlich. Und damit wieder so locker sie eingestiegen, Thema gut. So, dann wieder mit ihr verabredet, wieder 18 Uhr, 17 Uhr irgendwas. Ich fahre wieder hin, wieder, keine Ahnung, 5 Minuten zu spät. Und da war sie richtig angepisst. Also immer lässt du mich hier draußen stehen, sagt sie zu mir. Und ich sagte zu ihr, du weißt doch jetzt langsam, wie es läuft. So, und damit war es für mich wieder abgehakt. Und damit habe ich bei ihr, natürlich war sie kurz genervt davon, dass sie jetzt draußen stehen muss. Aber ich habe authentisch einen hohen Wert gezeigt, weil mir es egal war. Sie hat mich darauf angesprochen, sie wollte mich korrigieren. Sie hat mir ihren Unmut darüber geäußert, mir war es egal. Ich habe gesagt, siehste, dann ist das so, gewöhn dich dran. Wieso, ich bin noch pünktlich, steht doch eine 19 vorne auf der Uhr. Ich bin niemals darauf eingegangen. Und dann habe ich noch gesagt, ja, dann weißt du doch jetzt, wie es läuft. So, und damit habe ich ihr signalisiert, okay, ich ziehe das weiter durch. Ob ihr das gefällt oder nicht, ich komme nicht pünktlich. So, und das Interessante daran ist, natürlich hat sie das nicht begrüßt, aber es hat sie natürlich von mir überzeugt, dass ich in meinen Grundfesten verankert bin und mich nicht aus der Ruhe bringen lasse. Das ist Alpha. Ich wusste es natürlich nicht besser, ich bin halt einfach so und habe das dementsprechend auch so demonstriert, und davon konnte ich sie natürlich begeistern. Und jetzt will ich euch nochmal von einem anderen Freund von mir erzählen, auch ein extremer Alpha, also da habe ich damals auch gestaunt, eine hochinteressante Sache. Wir beide haben uns immer getroffen zum Autowaschen im Sommer, also er hat auch so einen schönen Sportwagen, ich habe ja auch so einen Sportwagen, wie ihr wisst, so ein Nissan 370Z und wir waschen unsere Sportwagen also nur mit der Hand. Wir treffen uns dann hier bei uns im Ort, da gibt es so eine Carwash-Station, da kann man dann die Autos in diese Waschboxen fahren, kennt ihr mit Sicherheit, ein paar Euros reinwerfen und dann die schön absprühen, dann haben wir so unsere, er kennt sich damit besonders gut aus, wäscht auch sein Motorrad und hat mir auch mal so einen Lappen geschenkt, hier so ein, wie heißt das Teil, so einen roten Schwamm, der aber aus Mikroflies oder sowas ist, also speziell für Autolacke, ich weiß gar nicht, ob es Mikroflies ist, aber halt ganz besonders sanft und dann hat er so einen Spezialschaum und dann waschen wir unsere Autos von Hand mit diesem speziellen Schwamm dafür, dass man da quasi keine Schlieren in den Lack zieht und so weiter. Und das machen wir, unterhalten uns dann über Gott und die Welt und so weiter. Also ist immer ein schönes Event, sich mit einem Kumpel dann zu treffen, mit einem guten Freund und das so zu machen. Und machen wir, wie gesagt, im Sommer wirklich leidenschaftlich gerne. Und dann hat er mir erzählt, ja, wann haben wir uns dann getroffen? Das war so 19.10 Uhr. Und er sagt, ja, er hat heute nicht ganz so viel Zeit, weil er hat noch ein Mädel eingeladen, die kommt nachher zu ihm nach Hause. Ich sage, ja, wann kommt die denn? Ja, um 20 Uhr, sagt er. Ich sage, okay, so, wir waschen weiter Auto, wir schnacken, rauchen unsere Kippchen, weil ich habe ja noch geraucht. McDonald's ist bei uns um die Ecke, da ist mal einer von uns kurz nochmal rumgefahren, hat nochmal 2 Kaffee geholt für uns, so, und dann Schnack fortgesetzt. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr und sage, ey, es ist 8:10, sage ich, du hast doch da dein Date, die steht doch bei dir um 8 vor der Tür. Ja, sagt er. Okay, also ich bin ja schon so Alpha, dass ich zu spät komme. Also, aber er hat noch einen draufgesetzt und zwar sage ich, ja, aber es ist doch jetzt so 8:10, sage ich, die steht doch bei dir vor der Tür. Ja, sagt er, dann steht die halt da, sagt er. Ich sage, ja, okay, aber willst du nicht mal langsam los? Nö, sagt er, ist doch entspannt. Ich sage, okay, krass. Ja, sagt er, ich fahre ja gleich irgendwann los, sagt er, mach jetzt mal keinen Stress, sagt er zu mir. Ja, ich sage, dann geht die doch nach Hause, sage ich, ja, dann geht die halt, sagt er, dann rufe ich eine andere an, was interessiert mich das, sagt er. Entweder die steht da oder die steht nicht mehr da, wenn ich zu Hause bin. So, er hat noch ungelogen mit mir da gestanden bis 20.25 Uhr, ganz entspannt, er hatte kein Quäntchen Puls und ist dann ganz entspannt nach Hause gefahren. Und ich konnte es mir nicht nehmen, dass er mir abends noch eine WhatsApp geschrieben hat, sondern sag mal, Alter, stand die noch da? Ja klar, schreibt er, was denkst du denn? So, das ist Alpha, das ist Alpha. So, das heißt, der hat noch mehr Alpha draufgesetzt, als ich von mir schon gehalten habe. Der war völlig entspannt. Ich habe gestaunt. So, und ihm war völlig klar, er hat das wirklich aus der absoluten mentalen Überlegenheit hat er so agiert, dass er einfach sagt, und der hat das geatmet in dem Moment. Wenn die da nicht mehr steht, dann steht die halt nicht mehr da. Was interessiert's mich? Dann rufe ich eine andere an. So, und er ist wirklich ein Lady-Typ. Also wenn man in seine WhatsApp-Liste guckt, die Mädchen, die wollen ihn. Aber auch aufgrund dieser Mentalität, weil er jedem einzelnen Mädchen demonstriert, ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht, ich brauche dich nicht und ich brauche dich auch nicht. Dann nehme ich halt sie und sie kann auch gleich weitergehen, weil die ist ja noch besser. Und das wissen die Mädchen, dass der quasi alle haben kann. Und dementsprechend sind die noch mehr gehalten und reißen sich noch mehr zusammen. Und die wissen genau, wo sein Auto steht, die wissen das alles ganz genau. Also das ist Alpha. Und damit will ich euch sagen, was Alpha euch einfach für diese Alpha-Mentalitäten. Und deswegen heißt es ja auch immer in der Menos 4, werde die größte Alpha-Version quasi von dir selbst. Es gibt immer einen, der ist noch mehr Alpha. Aber die Tendenz, in die sich das Mindset entwickelt, muss diese Überlegenheit sein. Also aus der Überlegenheit raus agieren und wirklich ein Alpha-Mindset zu verinnerlichen. Weil das ist das, was euch diese Überlegenheit gibt und was euch diese Ruhe gibt und auch hinten raus im Long Run die finale Bestätigung. Kurzfristig kann man mal ein Mädchen verlieren, das ist klar. Der einen geht das dann gegen den Strich, aber das ist auch richtig so. Weil wenn sie sich nicht in dem Alpha-Mann fügt, dann will man sie auch gar nicht haben. Dann kann sie weitergehen. Geh weiter. Weg. Braucht man sich nicht mit aufhalten. Und diese Alpha-Mentalität beispielsweise, wie ich auch hatte, ich komme einfach zu spät, das mache ich halt und es interessiert mich nicht, was sie davon hält. Und das Gleiche habe ich beispielsweise auch im Betrieb an den Tag gelegt. Das ist halt einfach dieses Alpha-Mindset, was einen... Und wenn man das an den Tag legt, dann ist das eine Selbstverständlichkeit und die anderen fügen sich und sie akzeptieren es. Beispielsweise habe ich das im Betrieb so gemacht. Ihr wisst ja, ich habe zum Schluss bei Audi und VW habe ich Autos verkauft. Ich bin gelernter Automobilkaufmann und das ist also auch hochinteressant. Wir hatten jeden Dienstag um 8 Uhr Verkäuferbesprechung. Und genauso wie ich das mit meiner Ex-Freundin gemacht habe, dass ich bin halt nicht pünktlich. Ich bin aber auch kein Mensch, der jetzt als Arbeitnehmer, also ich bin morgens gerne unpünktlich. So, gerade so blöde Zeiten, 8 Uhr, damit habe ich es nicht. Wenn ich mich morgens gemütlich fertig mache, trinke noch, habe noch einen Kaffee getrunken als Verkäufer, Kaffeefleck, okay, Hemd ausziehen, anderes Hemd aus dem Schrank nehmen und so weiter. Man muss ja fresh aussehen in seinem Anzug, Krawatte neu binden, losfahren, dann sind halt wieder 7 Minuten weg. Ja und? Dann komme ich halt um 8.20 Uhr. Das ist mir völlig egal gewesen. Und dafür bin ich aber auch abends, wenn wir um 18 Uhr Feierabend hatten, ich saß teilweise um 20 Uhr noch da, weil mir die Arbeit Spaß gemacht hat. Das hat natürlich keiner mehr gesehen, dass ich dann von 18 bis 20 Uhr noch 2 Verträge geschrieben habe. So, dafür gab es niemals ein Dankeschön. War mir aber auch egal. Aber dementsprechend war ich auch so, dass ich mir habe natürlich auch nicht nehmen lassen, dass ich morgens halt zu spät komme. Das war mir auch egal. Da hat mich keiner für irgendwie zu rügen, dass ich morgens 7 Minuten, 15 Minuten, wir sind ja nicht im Kindergarten. So. Und dann hatten wir Verkäuferbesprechung jeden Dienstag um 8 Uhr. Und da war unser Verkaufsteam von unserem Standort, also dieses Autohauskette hatte 7 Autohäuser. Und da war dann unser Verkaufsteam von unserem Standort, also 5 oder 6 Verkäufer waren wir, die 2 Geschäftsführer und der Verkaufsleiter. Also das war schon ein größerer Roundtable, an dem dann alle saßen und ich natürlich wieder zu spät. So, 7 Minuten zu spät, 5 Minuten zu spät. Ich war eigentlich immer zu spät. Das hat sich natürlich dann irgendwann so hochgestachelt, dass sie mich dann natürlich, warum ich dann immer zu spät komme und so weiter. Und ich habe gesagt, meine Herren, das Gespräch möchte ich jetzt mit Ihnen nicht führen. Also ich war da wirklich, ich habe mich nicht entschuldigt. So, ich bin da rein, ich sage schönen guten Morgen zusammen, habe mich da hingesetzt. Ich habe mich nie entschuldigt für zu spät kommen, weil wir sind ja nicht im Kindergarten, wir sind keine kleinen Kinder mehr. So, und gerade ich beispielsweise, der jeden Samstag gearbeitet hat, dem die Arbeit Spaß gemacht hat, dem egal war, ob um 13 Uhr Feierabend war, ich sah um 16 Uhr noch da, weil das war ein provisionsbasierter Job. Ich hatte Spaß daran, dieses Geld zu verdienen und habe das gerne gemacht, als ich jünger war. Und dementsprechend wollte ich aber auch nicht wie im Kindergarten über 7 Minuten mit denen sprechen. Wir sind hier nicht mehr in der Realschule, das macht alles überhaupt keinen Sinn. So, und das habe ich dann auch so den ganz klar zu verstehen gegeben. Und das hat natürlich, kann ich jetzt im Nachhinein auch verstehen, hat natürlich die Autorität der Geschäftsführung gegenüber den anderen Mitarbeitern untergraben, weil ich mir das einfach rausgenommen habe. Und deswegen wollen natürlich auch viele Firmen keine Alpha-Männer. Die wollen gerne Beta-Männer, weil Beta-Männer sind leicht zu kontrollieren. Die werden zu Hause von ihren Frauen kontrolliert, die werden danach von ihrem Chef kontrolliert, die lassen sich auch gerne von ihrem Chef kontrollieren, weil sie ihre Frau zu Hause nicht erzählen können, dass sie eine Abmahnung gekriegt haben oder dass sie rausgeflogen sind. Mein Mindset war dann komplett anderes. Mein Mindset war, wenn ich nicht bei euch der Superstar bin und die Autos verkaufe, dann mache ich es halt beim Autohaus nebenan. Aber zu wessen Vor- oder Nachteil ist das? Und das ist dieses Alpha-Mann-Mindset und das ist natürlich klar, dass das... natürlich mit Geschäftsführung und so weiter nicht ganz kompatibel ist in vielen Dingen. Ist natürlich auch erwünscht, weil der Alpha macht viele Abschlüsse, aber es macht natürlich auch so ein paar, Revierkämpfe, sage ich jetzt einfach mal, oder beziehungsweise Stärke, man muss Behauptungsgeschichten, die dann da ablaufen. Ja, jedenfalls hat dann der Verkaufsleiter irgendwann eingeführt, dass er gesagt hat, okay, jeder, der jetzt zu spät kommt bei der Verkäuferbesprechung am Dienstag um 8 Uhr, muss, und dann hat er so ein Schwein, so eine Spardose hingestellt, muss 5 Euro in das Schwein werfen. Gut. Ja, gut. Wir haben gutes Geld verdient, das ist 5 Euro, meine Güte. So, jedenfalls war das dann so, ich kam dann wieder zu spät zur Verkäuferbesprechung, nur 3 Minuten oder was. Ja, sagt er, das hast du jetzt davon. Bist wieder zu spät, schmeiß 5 Euro in das zu spät komm Schwein. Ich gucke in mein Portemonnaie, hab nur 20 Euro. Vor versammelter Mannschaft, falte den 20er klein, steckt ihn in das Schwein und sagt, dann sind wir ja quitt jetzt für diesen Monat. Bumm. So, das war Alpha. Das war so richtig. Der Geschäftsführung, also beziehungsweise der Inhaber und Geschäftsführer, der hat gekocht. Der hat gekocht, dass ich das so eiskalt durchziehe. Und weil ich bin auch mit dieser Mentalität da durchgegangen, ja, dann schmeißt mich doch raus. Dann schreibt mir doch eine Abmahnung. Dann macht doch, was immer ihr wollt. Und genau das hat dazu geführt, dass sie das nicht getan haben. So, das ist das Paradoxe daran. Das heißt, der Mitarbeiter, der sich davor fürchtet, gekündigt zu werden oder eine Abmahnung zu kriegen oder vom Chef dafür gerüffelt zu werden, der wird es auch bekommen. Und der Mitarbeiter, der erhobenen Hauptes da durchgeht und sagt, ja, so what? Guck dir meine Zahlen an, so ist es. Und ich habe das dann auch bei der Verkäuferbesprechung beispielsweise so gemacht, dass ich das überhaupt nicht realisiert habe, wie ernst die das nehmen. Das heißt, ich hatte auch einen Kunden bestellt um 8.30 Uhr, sollten wir aber nicht, weil die Verkäuferbesprechung für anderthalb Stunden angesetzt war. Dann kam mein Kunde da rein. Ich sage, ja, meine Herren, entschuldigen Sie mich, danke für das Gespräch, mein Kunde ist da, wir sehen uns. So, dann bin ich gegangen vom Tisch zum Kunden und habe ein Auto verkauft. Ich habe also meinen Job gemacht. Aber ich war natürlich zu alpha und zu selbstständig für diese starren Hierarchien. Das war dann am Ende auch nicht erwünscht, hat zu vielen Problemen geführt. Aber es ändert nichts daran. Ich bin ja jetzt hier und ich würde es immer wieder genauso machen. Ich bereue da gar nichts. Und das ist halt dieses Alpha-Ding. Und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, in sich selbst diesen Alpha zu entdecken und diese mentale Stärke auch zu haben, das durchzustehen. Also auch schwierige Momente und schwierige Situationen einfach mal auszuhalten und einfach mal abzuwarten, was jetzt passiert. Und einfach mal nicht das zu machen, was die jetzt wollen. Weil das ist Alpha. Man muss es nicht machen. Wenn man damit nicht einverstanden ist, macht man es nicht. Wenn einen irgendwer korrigieren will, aber das entspricht nicht seinem eigenen Wesen, dann lässt man sich nicht korrigieren. Das ist Alpha. Und darauf stehen natürlich auch die Frauen. Das Einzige muss ich sagen, den größten Fehler, und ist gut, dass ich das jetzt so lernen durfte und hinten raus immer noch stark bin quasi und mit diesem Red Pill-Bewusstsein, dass ich verstanden habe, mit einer Frau zusammenzuziehen, ist die Betaisierung des Mannes. Also man kann noch so Alpha sein, wie man will. In dem Moment, wo man mit einer Frau zusammenzieht, wird man von ihr sukzessive betaisiert. Also scheibchenweise, Stück für Stück für Stück. Es ist ein schleichender Prozess und man fängt an, komische Kompromisse zu machen. Man kann seine jeweilige Partnerin auch nicht mehr richtig zurechtweisen, indem man sich beispielsweise, es gibt ja diese Redewendung, willst du gelten, mach dich selten. Da ist eine wahnsinnige Macht drin, also die Power einfach wegzugehen, werde ich auch beide Videos hier am Ende des Videos nochmal verlinken, also die Power einfach wegzugehen und die Dynamik der Anziehung, wie sich das so verhält, habe ich zu beidem ein Video zu gemacht. Und das könnt ihr halt nicht mehr, wenn ihr zusammen wohnt. Ich beispielsweise jetzt, wenn mir eine Frau irgendwas erzählt, was mir nicht schmeckt, was juckt es mich? Dann setze ich die auf Eis, dann ghoste ich die, das ist mir völlig egal. Dann muss sie auf mich verzichten, weil ich bin der Preis. Natürlich gibt es andere Alpha-Männer, es gibt andere großartige Männer, die irgendwo rumlaufen. Keine Frage. Aber viel Erfolg bei der Suche, Baby. Finde einen. Mich gibt es dann nicht mehr. Sie muss auf allen Vieren ankommen. Ich erwarte von der Frau totale Unterwerfung und die bekomme ich auch, wenn ich nicht mit ihr zusammenwohne. Das ist ganz einfach. Wenn ich mit ihr zusammenwohne, kann ich ja nicht weg. Dann muss ich mit ihr Kompromisse machen, dann wohnen wir ja zusammen. Sie hat ja möglicherweise auch Rechte an dem Haus, wenn nicht sogar mehr als ich, oder an der Wohnung. Wir stehen beide im Mietvertrag. Ich kann nie so rigoros und durchgreifend agieren, wie ich das gerne möchte. Es ist nicht möglich. Ich kann meine Frau gar nicht disziplinieren, wenn ich mit ihr zusammen wohne. Wenn ich nicht mit ihr zusammen wohne, dann setze ich die auf Eis. Dann bin ich raus aus der Gleichung. Dann wünsche ich ihr viel Spaß. Weil es gibt einen Unterschied. Ich kann alleine sein, Frauen können das nicht. Die brechen innerlich zusammen ohne Gesellschaft. Und ich kann wunderbar Tage mit mir alleine sein, Wochen, Monate, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich kann Bücher lesen, ich kann Computer spielen, ich kann Geschäfte machen, ich kann Akquise machen, ich kann Sport machen, ich kann alles Mögliche machen. Ich kann wunderbar alleine sein, es ist super. Und deswegen ist auch wirklich mein Rat, genau das, was die Philosophie der Männer, die ihren eigenen Weg gehen, auch euch allen mit an die Hand gibt. Heiratet keine Frau. Kriegt keine Kinder mit einer Frau und zieht auf gar keinen Fall mit irgendeiner Frau zusammen. Das ist die größte Betaisierung, die ihr bekommen könnt. Ich habe es gemacht und ich habe echt gemerkt, wie das an meinem Alpha genagt hat. Also wie ich immer mehr in diese... Und Alphas machen keine richtigen Kompromisse. Alphas sagen, da geht's lang und den Kompromiss macht der andere. Das ist Alpha. Alpha ist nicht, ja Schatz, okay. Und wie ich das auch bei Freunden beispielsweise sehe... Ich habe einen Kumpel, der würde sich gerne Bart wachsen lassen. Der lässt sich aber keinen Bart wachsen, weil das seiner Freundin, die er seit 3, 4, 5 Jahren hat, nicht gefällt. Das ist Simping. So, ich lasse mir einen Bart so lang wachsen, wie ich will. Und wenn ich nicht mehr sehen will, schneide ich ihn ab. Ich lasse mir gerade die Haare wachsen, weil ich Bock drauf habe. Wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, mache ich sie weg. Und aber nicht nur, weil es mir gefällt. Was die Frau davon, ich will überhaupt gar keine Frau damit beeindrucken oder nicht beeindrucken. Ich will weder eine Frau damit anziehen noch abstoßen. Was eine Frau davon hält, spielt in meiner Betrachtungsweise überhaupt keine Rolle. Es ist das Unwichtigste der Welt, was eine Frau von mir hält. Und das möchte ich auch diesem netten Menschen, der hier einen Kommentar geschrieben hat, bezüglich der Körperbehaarung. Also er war verunsichert, ob Frauen auf viel Haare am Körper stehen oder nicht. Du musst den Alpha in dir aktivieren. Es spielt keine Rolle, was eine Frau davon hält, ob du Haare am Körper hast oder nicht. So, also ich beispielsweise rasiere mir meinen Beutel und meinen Magic Stick, wenn ich auf Vollkontakt mit den Weibern gegangen bin, beispielsweise mit einer, wo ich keinen Regenschirm zum Beispiel übergezogen habe, was ein großer Fehler ist. Ich habe es alles verstanden. Es muss mir keiner erklären. Aber um also das Gefühl des Vollkontakts zu intensivieren, habe ich mir den Beutel rasiert. Nicht für die Frau. Nicht für die Frau, beim besten Willen, es interessiert mich nicht, was eine Frau davon hält. So. Und deswegen, die Frauen stehen ja sowieso, also die Polarität der Geschlechter ist ja sowieso das, ich sage mal, die Schöne und das Biest. Also der Mann muss nicht glatt sein wie eine Frau. Das ist dieses ganze Instagram und dieses ganze Social Media, was da für Männer präsentiert werden, das deckt sich nicht mit der Realität. Männer haben Körperbehaarung, das ist völlig normal und da braucht man auch keine Sekunde drüber nachdenken, ob das der Frau gefällt. Natürlich gefällt ihr das. Das hat ihr zugefallen und wenn ihr das nicht gefällt, geh weiter. So, so läuft das, Männer. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Message ist klar. Ich denke, ja. Ich freue mich auf eure Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Abos. Ich habe mir ein 1000 Abonnenten-Special überlegt. Bei 1000 Abonnenten ist ja echt bald. Also ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, aber das ging ja jetzt rasend schnell. Sind ja jetzt 800 und ich muss hier mal kurz gucken. Sind jetzt 832 Abonnenten. Ja, also ich habe mir 1000 Abonnenten, das sind nicht mehr viel bis 1000 quasi. Und dank euch und eurem Support geht das ja wirklich rasend schnell. Also tut mir gerne den Gefallen, teilt das nochmal mit ein paar Freunden und dann haben wir das ja auch schnell. Wenn ihr noch ein paar Freunde darum bittet, vielleicht noch ein Abo dazulassen bei mir, würde ich mich freuen. Und wie gesagt, bei 1000 Abonnenten habe ich mir überlegt, mache ich hier mal eine Roomtour. Dann zeige ich euch mal, wie ich wohne. Ich habe hier knapp 140 Quadratmeter. Die ich hier alleine bewohne. Also ich habe hier Platz ohne Ende. Wie gesagt, dann mache ich gerne mal hier eine Haustour mit Garten, Roomtour, zeige euch mal, wie ich hier lebe, was ich zum Leben brauche, was ich nicht brauche und wie das hier so bei mir aussieht. Würde ich dann bei 1000 Abonnenten, als kleines 1000 Abonnenten Dankeschön-Special für euch machen. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Männer, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen. Tschüss!